1. Beilim forderte Balak auf, sieben Alter zu errichten und sieben Jungstier sowie sieben Widerfer in Bereit zu stellen. 2. Balak erfüllt Beilims Wunsch, woraufhin sie gemeinsam auf jedem der Alter einen Stier und einen Widder als Opfer darbrachten. 3. Anschließend bat Beilim Balak, bei seinem Brandopfer zu bleiben, warend sich entfernte, ein moglich Offenbarung Jahwehs zu suchen. Er beabsichtigte, Balak das Ergebnis mitzuteilen, und begab sich daraufhin auf einen kahlen Hügel. 4. Dort offenbart sich Gott Beilim, und Beilim berichtigte ihm, dass die sieben Alter vorbereitet und auf jedem einen Stier und einen Widder gefolgt hat. 5. Daraufhin inspiriert Jahweh Beilim mit Worten und Weisinnen zu Balak zu rückzukehren und ihm dies Botschaft zu übermitteln. 6. Als Beilim zurückkehrt, fand Balak noch immer bei seinem Brandopfer, umgeben von allen moabitischen Fürsten. 7. Beilim begann sein Weisagung mit den Worten, Balak, der König der Moabiter, hat mich aus Aram, aus den östlichen Bergen, herbeigerufen, Jacob zu verfluchen und Israel zu verwünschen. 8. Fu fort, why konnte ich jemanden verfluchen, den Gott nicht verflucht hat, oder jemanden verwünschen, den Jahwe nicht verwünscht hat. 9. Den ich sehe dieses Volk von den Felsengipfeln und Erblickes von den Anhöhen, es ist ein Volk, das abgesondert lebt und sich nicht zu den anderen Nationen zahlt. 10. Wer konnte die Nachkommen Jacobs zahlen oder die unzahligen Scharen Israels berechnen? Moge mein Tod dem der gerechten Gleichen und mein en so sein wie das Eier. 11. Daraufhin fragte Balak Beilim Import, was es du mir angetan? Ich habe dich gerufen, mein Feinde zu verwunschen, doch du hast sie stattdessen gesegnet. 12. Beilim erwidert jedoch, muss ich nicht genau das sagen, was Jahweh mir in den Mund legt. 13. Balak forderte in daraufhin auf, komm mit mir an einen anderen Ort, von dem aus du das Volk sehen kannst, allerdings nur einen Teil, nicht die Gesamtheit, und verfluch es mir von dort. 14. Anschließend führte Balak Beilim auf das gefilde Zophim, zum Gipfel des Pisgah, wo ernut sieben Alter errichtet und auf jedem einen Stier und einen Widder führt. 15. Beilim sagt zu Balak, bleibe hier bei deinem Brandopfer, ich werde mich dorthin begeben, ein Offenbarung zu empfangen. 16. Jahweh offenbart sich Beilim ernut, inspiriert in mit Worten und befahl ihm, zu Balak zu rückzukehren und ihm die Botschaft zu übermitteln. 17. Als Beilim zurückkam, stand Balak noch immer mit den Moabitischen Fürsten bei seinem Brandopfer und fragte ihn, was hat Jahweh gesprochen? 18. Beilim begann sein Weisagung mit den Worten, hör aufmerksam zu, Balak, Sohn des Zippor. 19. Gott ist kein Mensch, der sein Wort brechen wird, noch ein Menschenkind, das sein Meinung andern konnte. Wenn etwas ankündigt, wird es ausführen, wenn etwas verheißt, wird es auch umsetzen. 20. Mir wird der Auftrag erteilt zu segnen, daher wird ich segnen und kann dies nicht rückgängig machen. 21. Man sieht kein Unheil in Jacob und findet kein Lied in Israel, denn Jahweh, Gott, ist bei ihnen, und der Jubel über ihren König ertent unter ihnen. 22. Gott hat sie aus Ägypten herausgeführt, und sie besitzen ein Stork, die der einst Wildochsen gleicht. 23. Denn kein Beschworung kann Jacob schaden, und kein Zauberer kann Israel beinflussen. Über Jacob und Israel wird man sagen, wels groß Taten hat Gott vollbracht. 24. Dieses Volk erhebt sich wie ein Löwen und richtet sich auf wie ein Löw, es legt sich erst nieder, nachdem es sein Blut verzehrt und das Blut der Erschlagenen getrunken hat. 25. Balak sagt daraufhin zu Beilim, du sollst dieses Volk weder verfluchen noch segnen. 26. Beilim erwidert Balak, habe ich dir nicht bereits mitgeteilt, dass ich ne das tun kann, was Jahweh von mir verlangt. 27. Anschließend sprach Balak zu Beilim, komm, ich werde dich in einen anderen Ort führen, wie legt wird Gott dort zu stimmen, dass du es mir verfluchst. 28. Balak. 30. Beilim daraufhin auf den Gipfel des Pier, von dem aus man die Wüste überblicken konnte. 29. Beilein forderte Balak ernut auf, erricht hier sieben alter für mihen stell sieben stier soe sieben widerberit. 30. Balak erfüllt Bilems wunsch und opfert auf jedem alter einen stier und einen widder.